geht ein Afrikaner mit einem Papagei auf der Schulter spazieren. Bitte registrieren Sie mich, fragt ihn ein Passant. Wo haben Sie denn den her? Darauf der Papagei. Aus Afrika, da gibt's Millionen davon. Eine Ameise und ein Elefant haben geheiratet. Beim ersten Sex bricht der Elefant tot zusammen. Herzinfarkt. Schade. Oh, wie unangenehm. Warum immer ich? Hölle. Gestern der Kuhfladen. DVG streicht. Schied. Das ist ungerecht. Sehr ungerecht. Äußerst ungerecht. Falk. Fuck. Flucht die Ameise. 5 Minuten Spaß. Und nun darf ich den Rest meines Lebens ein Grab schaufeln. Ihre Katze hat meinen Rottweiler umgebracht. Bitte registrieren Sie mich. Wie bitte? Ihre Katze hat meinen Rottweiler umgebracht. Mein kleines Kätzchen, Ihre Katze hat meinen Rottweiler umgebracht. Wie soll es das denn gemacht haben? Ihre Katze hat meinen Rottweiler umgebracht. Ehre ist dran erstickt. Zwei Tiere treffen sich. Fragt das eine. Was bist du denn für ein Tier? Ich bin Wolfshund. Meine Mutter ist ein Wolf. Mein Vater ein Hund. Ups, dann will ich gar nicht von mir reden. Ich bin ein Ameisenbär. Der Tod geht durch den Wald langsam und bedächtig. Er hat ein großes Buch und einen Arm mit einem Schlangenkopf drauf. Weil sie Angst vor dem Kater haben, bitte ein Schuppenshampoo. Frau Schleiche mit noch 2 Füßen dran. Hi Tod. Na Alter, wie geht es? Stehe ich auch in deinem Buch? Geht ein Fisch in die Apotheke und sagt, bitte registrieren Sie mich. Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Der Tod geht weiter, langsam und bedächtig. Da begegnet ihm der Wolf. Wolf, hi Tod, wie geht es? Sag mal, stehe ich auch in deinem Buch? Tod, selbstverständlich und ich bin gekommen, um dich zu holen. Wolf, bitte registrieren Sie mich. Verdammt nochmal, hey Tod, ich schlag dir den Deal vor. Du gibst es mir noch 2 Tage, dann kann ich ordentlich fressen und schlafen und danach kannst du mich holen. Okay, Tod. Kein Problem, du hast 2 Tage, aber dann komm ich und hol dich. Der Tod geht weiter, langsam und bedächtig. Da begegnet ihm der Bär. Bär. Nach Tod, na was machst du hier? Tod. Ich bin gekommen, dich zu holen. Er fällt auf die Knie und winselt. Sag mal, kannst du mir nicht noch einen Tag geben? Dann könnte ich mir meine Alte nochmal so richtig vornehmen. Tod. Kein Problem, du hast einen Tag, aber dann komm ich und hol dich. Der Tod geht weiter, langsam und bedächtig. Da begegnet ihm das Kaninchen. Kaninchen. Hi Tod, wie ist es? Sag, stehe ich eigentlich auch in deinem Buch? Tod. Selbstverständlich und ich bin gekommen, um dich zu holen. Kaninchen. Hey, hör mal, kannst du mich nicht streicheln? Tod. Kein Problem.